Ich bin Lester. Ruf mich an, Kollege, ich löse dein Problem für dich. Du wirst gefickt. Ich sorge dafür, dass mehr als 20 Leute den Typen jagen. Hey Lester, wie soll das gehen? Kannst du Kopfgeld aussetzen, aber anonym? Kopfgeld? Kein Problem, anonym. Nur so weit, dass die Polizei es nicht weiß. Ruf mich an, wenn meine Dienste für dich von Interesse sind. Hier ist meine Nummer, Digga. Lester Call. Mein Gestock ist eine Waffe, das Magazin hat 70 Schuss. Ich bin Lichter, ich plan für deine kriminelle Bande. Jeden Raub, jeden Überfall, komm zu mir. Ich bin da, werde groß, ein Kleinkrimineller. Kein Kleinkrimineller, kein Kleinkrimineller. Komm, ich gebe dein Voice von GTA Online. Ich kann dich auch an eine Freundin von mir vermitteln. Ihr Name ist Maria Marivata. Sie kann eine ganze Mördertruppe hinter der Heimwäsche schicken. Ich werde mir den Feind schicken. Ich bin Lester, steh zu Diensten für einen Plan. Nämlich nur 15% diese.